2b. Вот некоторые фразы, которые пригодятся вам в телефонном разговоре. Hören Sie zu und wiederholen Sie. Здравствуйте, это Richard Roth. Guten Tag, hier spricht Richard Roth. Могу я поговорить с госпожой Вольф? Kann ich bitte mit Frau Wolf sprechen? Я слушаю. Am Apparat. Могу ли я оставить сообщение для господина Бергера? Kann ich eine Nachricht für Herrn Berger hinterlassen? Минутку, мне нечем писать. Einen Moment bitte, ich habe nichts zu schreiben. Я могу перезвонить вам? Kann ich Sie zurückrufen? Передать ему что-нибудь? Kann ich ihm etwas ausrichten? Пожалуйста, передайте ему, что звонил господин Рот. Richten Sie ihm bitte aus, dass Herr Roth angerufen hat. Какой у вас номер? Wie ist Ihre Nummer? Не могли бы вы повторить еще раз? Könnten Sie das nochmal wiederholen? К сожалению, я вас не поняла. Ich habe Sie leider nicht verstanden. А вот лексика, которая пригодится вам при поиске квартиры. Квартира. Die Wohnung. Господин Зёнке ищет квартиру. Herr Zönke sucht eine Wohnung. Квартира в новом доме. Die Neubauwohnung. Квартира в старом доме. Die Altbauwohnung. Господин Зёнке нашел квартиру в старом доме. Herr Zönke hat eine Altbauwohnung gefunden. Залог. Die Kaution. Сумма залога составляет 2000 евро. Die Kaution beträgt 2000 Euros. Договор найма жилья. Der Mietvertrag. Господин Зёнке вчера подписал договор найма. Herr Zönke unterschrieb gestern den Mietvertrag. Сдается. Готово к сдаче. Beziehbar. Квартира сдается с мая. Die Wohnung ist ab Mai beziehbar. Переезжать. Umziehen. Мы хотим переехать как можно скорее. Wir wollen so schnell wie möglich umziehen. Въезжать в квартиру. Einziehen. Господин Зёнке въезжает 26 числа. Herr Zönke zieht am 26. ein.